You got me so I got you back. You got me so I got you back. You got me so I got you back. You got me so I got you back. Been you and I for quite some time. Beats and rhymes and books and lines. Yeah, where we take this, you decide. Down for whatever, I'm enjoying the ride. The sky is clear, not a cloud in the way. I don't care about tomorrow, cause I'm living today. Simple and plain, I ain't playing, girl, I mean what I say. So when I say what I'm saying, you believe it, okay? You see, I see it as a positive vibration. Your endless patience, you got me feeling crazy things. And I'm anticipating all the good and bad, sad, happy and all. Gotta take it, run with it or fall. See, I bounced off the bottom and I'm ready to show. As if you're ready to go. You got me so I got you back. You got me so I got you back. You got me so I got you back. You got me so I got you back. Es dreht sich alles um Vertrauen, my lady. Und ich vertraue dir nur doch, my lady. Jedem ist bekannt, dass Liebe blind macht. Doch wo liegt das Problem, wenn du mich hast? Ganz genau, du kannst es leicht nehmen. Denn ich kann die Dinge leicht für uns beide sehen. Und in derselben Art und Weise bist du fest an meiner Seite. Dafür danke ich Gott. Und weil du jedes Mal da bist, wenn ich einen schlechten Tag hab, würde ich wirklich alles machen für dich. Ganz egal, wie sexy all die anderen sind. Und weil ich jedes Mal da bin, wenn du einen schlechten Tag hast, zeigst du mir dein Gesicht und dein wahres Ich, nicht so wie all die anderen sind. You got me so, I got you back. You got me so, I got you back.